zweifelhaft. Wohin den Schritt erlenken soll, wohin, wohin den Schritt erlenken soll. Vergebens sucht den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergeben sucht ihr den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergeben strengt er sich an und wartet durch den tiefen Schnee, und wartet durch den tiefen Schnee. Er findet sich immer mehr verirrt, er findet sich immer mehr verirrt. Jetzt sinket ihm der Mut und Angst beklemmt sein Herz, da er den Tag sich neigen sieht und Müdigkeit und Frost ihm alle Glieder rennt. Jetzt sinket ihm der Mut und Angst beklemmt sein Herz. Doch plötzlich tritt sein spähend Aug der Schimmer eines nahen Lichts. Vor Freude pocht sein Herz. Er geht, er eilt der Hütte zu, wo starr und matt er Labung hofft. Da lebt er wieder auf, vor Freude. Vor Freude pocht sein Herz, vor Freude pocht sein Herz. Er gibt, er eilt der Hütte zu. Eilt der